Abschnitt 1 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heyse. Heudriot oder das Märchen vom wohlerzogenen Königssohn. Anfang. Es war einmal ein junger Königssohn, Prinz Florio genannt, den seine Mutter, da ihr hoher Gemahl früh verstorben war, mit absonderlicher Liebe und Sorgfalt erziehen ließ. Als er das 19. Jahr erreicht hatte, war er denn auch ein so ausbündig wohlerzogener Jüngling geworden, dass die Mütter im ganzen Reich ihn ihren minder tugendhaften Söhnen zum Vorbild aufstellten, während die Väter heimlich den Kopf schüttelten und flüsterten, der hochselige Monarch würde seinem Thronerben wohl etwas mehr Freiheit gegönnt haben, den Most seiner Jugend verbrausen zu lassen. Denn die überzärtliche Mutter hatte ihrem einzigen Kinde, damit sein Fuß nie über ein Steinchen strauchle, zwei treue Hüter beigesellt, die Tag und Nacht nicht von seiner Seite wichen, einen Kriegs- und einen Friedenshofmeister. Diese beiden ehrwürdigen Herren hatten die wissenschaftliche und sittliche Bildung des jungen Prinzen zu leiten, bis er mit Vollendung des 20. Jahres den Thron besteigen würde. Außerdem, dass ihre Unterweisung den größten Teil der Tagesstunden ausfüllte, wurde der Zögling auch noch in allen körperlichen Künsten und Fertigkeiten durch besondere Lehrmeister unterrichtet. Und zu dem Fecht-, Tanz- und Reitlehrer kam noch ein gelehrter Professor, der ihm in der Menschenkenntnis Lektionen gab, einer Wissenschaft, die für einen Königssohn, der in Zukunft Land und Leute regieren soll, wichtiger ist als selbst eine genaue Kenntnis des gothaischen Kalenders. Auch pflegt das Studium derselben eine vergnügliche Sache zu sein, wenn es nur in der richtigen Art betrieben wird. Leider aber, statt das Lehrbuch der wirklichen Welt und des menschlichen Lebens vor dem Jüngling aufzuschlagen, bestand der Unterricht einzig im Auswendiglernen gewisser Regeln und Maximen und im Vorzeigen eines dicken Bilderbuches, in welchem die verschiedenen menschlichen Leidenschaften, Triebe, Laster und Tugenden in fratzenhaften Charakterköpfen dargestellt waren, so dass der Erfolg dieser Lehrstunden nicht viel besser war, als wenn man einem Knaben auf dem trockenen Lande das Schwimmen beibringen will. Zudem hatte die besorgte Mutter verfügt, dass bei diesem Unterricht ein Hauptkapitel des gesamten Lehrstoffes überschlagen wurde, die Wissenschaft vom weiblichen Geschlecht. Vielleicht in der richtigen Erkenntnis, dass die Weisheit aller Weisen an den unergründlichen Rätseln dieser schwachen und doch unüberwindlichen Wesen zu schanden werde und es niemand zu ersparen sei, erst durch Schaden klug zu werden. Davor aber ihr Söhnchen so lange als möglich zu behüten, duldete sie in ihrem Hofstaat nur Frauen und Fräuleins von gesetzten Jahren, die eine Hässlichkeitsprobe zu bestehen hatten, ehe sie in ihren Dienst treten durften. Dass es außer diesen noch anmutigere Geschöpfe des anderen Geschlechts gäbe, war dem Prinzen nur dadurch bekannt geworden, dass er zuweilen am Fenster des königlichen Schlosses durch ein Opernglas in die Stadt hinaussah, wo hübsche junge Kinder allein oder mit ihren Familien über den Marktplatz gingen und manchmal auch einen neugierigen Blick nach den Fenstern des Schlosses emporsandten, hinter denen der schöne Königssohn wie ein gefangener Paradiesvogel in seinem Käfig ihre Gedanken beschäftigte. Ins Freie durfte er nur zu den körperlichen Übungen, auch dann nur in den Hofraum oder Garten, so lockend auch über die Mauer desselben die Wipfel des weiten Parks herüberwinkten. Nur eine einzige Stunde nach Tische war ihm freigegeben, ohne Aufsicht sich im Garten zu ergehen, da der Professor der Menschenkenntnis der Königinmutter vorgestellt hatte, ein junger Mensch müsse auch Gelegenheit haben, sich im richtigen Gebrauch der Freiheit zu üben. Diese Freiheit bestand freilich nur darin, dass er sich selbst entscheiden konnte, welchen der abgezirkelten Gartenwege er wandeln und von welchen Bäumen er sich zum Nachtisch einige reife Früchte pflücken wolle. Doch schon die Versuchung, die in jungen Gemütern mächtig ist, gerade in unreife Äpfel und Birnen zu beißen, war ihm als sündhaft so kräftig dargestellt worden, dass er nicht wagte, ein solches Gelüst zu befriedigen. Nun geschah es an einem dieser Nachmittage im Sommer, dass das gute junge Herrlein bei seinem Gartenspaziergang an das Ende des Hauptweges gelangte und zum ersten Mal die schwere eiserne Gittertüre offen fand. Vielleicht hätte ein ausdrückliches Verbot, die Schwelle nicht zu überschreiten, so viel Macht über sein wohlerzogenes Gemüt gehabt, um die Neugier, wie es wohl da draußen aussehe, zu ersticken. Da aber niemand an einen solchen Fall gedacht hatte, regte sich auch in unserem Prinzen keine Sorge, als ob es ein Missbrauch seiner knapp bemessenen Freiheit wäre, sich etwas weiter vom Schlosse zu entfernen. Wie er nun vollends in die Schattenwege des Parks eingetreten war und bald von der breiten Straße abbiegend sich in wildwüchsige Seitenpfade verirrte, wurde ihm das Herz so weit und der Sinn so fröhlich, dass er ein Schämeliedchen zu singen anfing, das er von einer der Kammerfrauen seiner Mutter gelernt hatte. Ihm war, als habe er nie den Himmel so hoch und die Lüfte so balsamisch gefunden. Und sein Blut stürmte ihm so heiß zum Herzen, dass er zuweilen stehen bleiben musste, um Atem zu schöpfen. Herrgott, sagte er vor sich hin, hätte ich doch nie geglaubt, dass die Welt so schön und das Leben so lustig sei. Ich will die Mutter bitten, dass sie mich öfters in den Wald hinauslässt. Wie hier alles so fröhlich durcheinander wächst. Kein Zweig wird beschnitten. Die Blätter liegen auf dem Weg und die Brombeeren wuchern darüber hin. Und dazu singen alle Vögel weit heller als in unserem Schlossgarten. Unter solchen glücklichen Betrachtungen war er immer tiefer in den Wald hineingeschritten, als er auf einmal stutzte und stillhielt. Auf einer grasbewachsenen Lichtung nämlich sah er einen jungen Menschen sitzen, mit übereinander geschlagenen Beinen auf einen moosigen Baumstumpf hingekauert, der ihn mit einem lustigen Zwinkern der kleinen schwarzen Augen und einem nachlässigen Nicken des Hauptes begrüßte, doch ohne das schief aufs linke Ohr gedrückte Hütchen zu lüften. Das befremdete ein wenig den wohlerzogenen Königssohn, der gewohnt war, dass jedermann mit abgezogenem Hut ihm begegnete. Da ihm aber der wunderliche Geselle im Übrigen gefiel, nickte auch er ihm herablassend zu und fragte, »Wer bist du? Und wie kommst du in diesen Wald?« »Von der Landstraße her«, entgegnete der muntere Bursche, »da ich nach deinem Schlosse wollte und die Wachen am großen Turm mich zurückwiesen. Ich wünschte, dich zu sprechen und habe hier auf dich gewartet.« »Und was hast du von mir gewollt?« fragte der Prinz, der an dem schlanken, verwogenen Fremdling immer mehr Gefallen fand. »Wie heißest du übrigens, und was für eine Kunst oder Gewerbe treibst du?« »Mein Name ist Holdriot«, sagte der andere, der sich auf seinem Sitz hin und her wiegte, »und da du nach meinem Gewerbe fragst, sollst du wissen, dass ich Prinzenerzieher bin.« »Du?« spottete der Königssohn. »Und darum willst du zu mir, der ich bereits sehr wohlerzogen bin, während du selbst eine so mangelhafte Erziehung genossen hast, dass du nicht einmal weißt, wie ungehörig es ist, einem Prinzen mit »du« anzureden, statt mit königlicher Hoheit?« »Ich nehme mir diese Freiheit«, sagte der Fremde, »weil der Erzieher immer eine Respektsperson ist, der ohne solchen devoten Schnickschnack mit seinem Zögling verkehrt. Wenn du aber meinst, deine Erziehung sei verendet, so muss ich dir sagen, dass sie in einem hochwichtigen Punkt völlig vernachlässigt worden ist.« »Der wäre?« »Du hast noch nicht gelernt, dumme Streiche zu machen. Eine Kunst, aus der aus einem jungen Menschen nie etwas Rechtes werden kann.« Der Prinz sah ihn mit großen Augen an. »Dumme Streiche?« sagte er. »Was ist das?« »Das ist, dass einer auch einmal die Courage hat, über die Schnur zu hauen, etwas zu tun, wonach seinem Herzen gelüstet, auch wenn es ihm die Frau Mutter und 100 Hofmeister verboten haben. Verstehst du, was ich meine?« Der gute Königssohn blickte einigermaßen verdutzt in die Wolken hinauf und dann wieder auf den grünen Rasen. »Etwas tun, was verboten ist, ist ja eben verboten«, stammelte er. »Ja, aber es braucht darum noch keine Sünde zu sein. Alte Leute wissen nicht mehr, was junge Menschen zu ihrem Seelenheil bedürfen. Das müssen diese in ihrem eigenen Herzen spüren und sich herausnehmen, danach zu handeln, wenn sie nicht ewig am Gängelbande bleiben wollen. Darum aber ist es gar nicht so dumm, das zu tun, was die weisen Alten dumme Streiche nennen, sondern vielmehr eben das Klügste, was ein guter Juvenil anstellen kann, um sich mündig zu machen. Zumal ein Königssohn, der späterhin viel weniger als andere Sterbliche seinem Herzen folgen darf, da alle Welt auf ihn blickt und die sogenannte Staatsräson ihm die Brust einschnürt.« Hierauf entstand eine kleine Pause, während deren der Fremde von seinem Sitz herunterglitt und einen Tannenzapfen nach einem Eichhörnchen schnellte, das der Unterredung neugierig zugehört hatte. Dann fragte der Prinz, »Ich hätte wohl Lust, Holdriot, dich in dieser Kunst zum Lehrmeister anzunehmen, denn in der Tat, es ist mir oft vorgekommen, als hätte ich einen eisernen Reifen um die Brust, der immer, wenn mein Herz schneller und heißer schlagen wollte, es zurückzwang. Und heute zum ersten Mal, als ich über die Schwelle des Gartens in die Wildnis trat, ist mir es zumut gewesen, als fiele mir eine Kette von den Füßen und jene eiserne Klammer vom Herzen. Wenn du mich in die Lehre nehmen und in dem unterweisen willst, was du dumme Streiche nennst, soll's dein Schade nicht sein, vorausgesetzt, dass die Mutter nichts dagegen hat.« »Ja, wenn du die fragen willst«, achselzuckte Holdriot, »bin ich nicht dein Mann. Niemand macht dumme Streiche mit Erlaubnis der Vorgesetzten. Nein, du musst die Lektionen bei mir geheim halten, und wegen des Honorars sei ohne Sorgen. Es ist mir Lohn genug, einen talentvollen Schüler zu haben. Und wenn du willst, können wir den Unterricht gleich jetzt anfangen. Die Augen des Prinzen leuchteten. Ich verlange mir nichts Besseres. Aber wie? Das lass meine Sorge sein. Zunächst wollen wir auch ein wenig weiter schlendern. Du weißt noch gar nicht, wie wundervoll die Welt jenseits deiner Gartenmauer ist. Indem er das sagte, schob er seinen Arm zutraulich in den seines Zöglings und schlug einen Seitenpfad ein, der sie bald aus dem Dickicht hinausführte. Als sie den Waldrand erreicht hatten, blieb der Königssohn mit einem Ausruf des Entzückens stehen. Vor ihm breitete sich im goldenen Sonnenlicht eine weite Landschaft aus mit blühenden Tälern, sanften Höhenzügen, Wäldern und Kornfeldern, dazwischen verstreut kleine Gehöfte schimmerten, von Schwalben umflogen. Ein breiter Fluss, der hier und da einen Bach mit blinkenden Wellen aufnahm, zog durch das lachende Land und trug kleine Schiffe, deren Segel sich im Winde blähten. »Nein, wie schön«, rief der Prinz, »wo sind wir hier?« »In dem glücklichen Lande deiner königlichen Hoheit«, antwortete Huldrio lachend. »Deine weisen Erzieher haben dir es bisher nur auf der Landkarte gezeigt, damit du nicht zu früh danach verlangtest, in deinem Reich herumzufahren und dich als Herren zu fühlen. Aber hier wollen wir nicht einwurzeln, auch heute noch nicht deine getreuen Untertanen inkognito begrüßen. Es ist heiß, und wir werden wohl tun, uns im Schatten dieser hohen Buchen und Eichen zu halten.« So gingen sie weiter, wieder Arm in Arm, und der Königssohn schaute dabei unverwandt in die lachende Ferne, während ihm die Stirn glühte und die Glieder taumelten, als wandle er im Traum, oder ein feuriger Wein habe ihm das Blut erhitzt. Als sie daher an eine Stelle kamen, wo zu Füßen eines dicht bewaldeten Hügels ein Weiher lag, dessen tiefe, klare Flut ihnen Kühle entgegenhauchte, blieb Huldrio stehen und sagte, »Hier wollen wir ein wenig rasten und dann uns durch ein Bad erfrischen.« »Wo denkst du hin?« sagte Florio. »Unten in jenem Dorfe hatte schon 5 Uhr geschlagen. Mein Professor der Menschenkenntnis erwartet mich zur Lektion.« »Je zu schwänzen ist einer der klügsten dummen Streiche, die du heute noch machen kannst. Aber im Freien zu baden ist mir nie erlaubt worden. Und hast du dich nicht zuweilen danach gesehnt? So folge heute deinem Herzen. Niemand wird uns hier überraschen. Und sieh nur, wie blank und rein der Grund durch die helle Flut darauf sieht.« Also fügte sich der Prinz mit einigen Herzklopfen. Als sie aber aus dem Bade wieder herausstiegen und auf dem sonnigen Ufer gelagert sich langsam trockneten, überkam den wohlerzogenen jungen Herrn ein solches Wonnegefühl, zum ersten Mal seine blanken Gliedmaßen auf einem kräftig duftenden Mooslager auszustrecken, statt auf dem seidenen Ruhebett neben der silbernen Badewanne, dass er seinem neuen Mentor erklärte, er fühle sich als einen neuen Menschen. Und wenn das die Frucht dummer Streiche wäre, werde er diese Kunst eifriger studieren als irgendeine andere. Darauf schlüpften sie wieder in ihre Kleider, Huldrio in sein graues Wams, der Prinz in sein fürstliches Habit von weißer, goldgestickter Seide und vertieften sich von neuem in das liebliche Waldrevier, während Huldrio allerlei übermütige Melodien pfiff und der wohlerzogene Königssohn sich im Stillen über sich selbst wunderte, dass er noch immer gehorsam neben seinem neuen Lehrmeister hinwandelte, obwohl man ihn im Schlosse längst vermisst haben musste. Er ließ seine Augen wieder in einem glücklichen Traum herumgehen, und auf einmal hafteten sie an einem überaus herrlichen, hochgewachsenen Baum, der seine Zweige über eine Waldwiese ausbreitete, in so bequem zum Aufstieg einladenden Abständen, dass große Vögel und Eichhörnchen dieser natürlichen Leitersprossen sich fleißig bedienten. »Möchtest du auch hinauf?« fragte Huldrio. »Ich sehe, du besinnst dich nur, weil deine ängstliche Mutter dir das Klettern verboten hat. Aber versuch es dreist, wenn du herunterfällst, sollst du in meine Arme fallen.« Alsbald machte der Prinz sich daran, sein Gelüst zu befriedigen, und da er ein gelenker Springensfeld war, klomm er vergnüglich durch die aufgescheuchten Waldtiere bis in den obersten Wipfel, wo er einen Jubelruf erschallen ließ, dem sein Mentor unten ein kräftiges Echo entgegensandte. Im Hinabsteigen aber blieb der Unbedachte mit seinem weiten Beinkleid an einem vorstehenden spitzen Ast hängen, und da er sich losmachen wollte, fuhr ein langer Riss in die schimmernde Seide, so dass sein Begleiter, der ihn unten empfing, in ein fröhliches Gelächter ausbrach. »Du wirst noch ganz anderes Lehrgeld in meiner Schule zahlen als einen Schlitz im Gewand«, rief er. »Doch die Frau Mutter soll dich nicht mit Schelten empfangen, wenn du ihr so vor die Augen trätest. Ich weiß, wie wir den Schaden ausbessern, und du sollst mir noch danken, dass ich dich dazu verleitet habe.« Damit fasste er ihn wieder unter und führte ihn aus dem Walde hinaus zu einer offenen Halde, auf der ein sauberes Häuschen stand. Auf einem Schilde über der Tür las man die Worte zur Waldschenke, und einige Tische und Bänke auf beiden Seiten ließen erkennen, dass es nicht an Leuten fehlte, die sich hier im Freien an einem kühlen Trunk zu erquicken liebten. Heute sah man keinen Menschen dort sitzen. Nur aus den offenen Fenstern der Trinkstube drinnen drang Lärm von streitenden Stimmen, da gerade ein paar Bauern mit einem Jagdgehülfen beim Kartenspiel saßen und beständig mit den harten Knöcheln der derben Fäuste ihre Karten auf den Tisch hintrumpften. Als aber die beiden jungen Leute sich der Türe näherten, trat ein Mädchen heraus, das Holderio wie eine alte Bekannte mit einem »Guten Tag, Ännchen« begrüßte. Das schlanke junge Kind, das kaum 17 sein mochte, sah ihn wie einen wildfremden Gruß an, nickte auch dem Königssohn ohne viel Umstände zu und fragte, was die Herren begehrten. »Mein Ännchen«, sagte Holderio, »vom Besten, der in eurem Keller ist, und bring ihn uns hier ins Freie.« Damit ließ er sich an einem der Tische nieder, die Beine lang auf die Bank gestreckt und mit seinem lustigen Lächeln den guten Königssohn betrachtend, der dem Ännchen, das im Hause verschwunden war, wie einer Fee- oder Engelserscheinung nachstarrte. »Ich sehe, das gute Ding findet Gnade vor deinen hochprinzlichen Augen«, sagte Holderio. »Auch ist sie ein braves Kind, das dem Vater, der ein Trunkenbold ist, ganz allein mit einem einzigen Knechtlein das Haus versieht und die Wirtschaft führt. Wer die einmal zum Weibe bekommt, ist gut versorgt. Nur darf er freilich kein Königssohn sein, denn höfliche Manieren kennt sie nicht.« »Was redest du?« brauste Florio auf. »Keines von allen Hoffräuleins meiner Mutter bewegt sich nur halb so zierlich. Und wie sie dich anblickte, als du so vertraut mit ihr tatest. Sie ist das Reizendste, was ich je gesehen habe.« »Nun, wie du meinst«, warf Holderio gleichmütig hin. »Jedenfalls wird sie's nicht übel nehmen, wenn du's ihr sagst.« Indem trat das Ännchen wieder zu den beiden hinaus, eine blanke Flasche, in der es wie Gold schimmerte, nebst zwei Gläsern auf einem zinnernen Teller tragend. Sie setzte das Geschirr auf den Tisch, schenkte die Gläser voll und wollte sich mit einem »Wohlbekomm's« wieder entfernen. »Holla«, sagte Holderio, sie bei dem runden, nackten Ärmchen packend, »so geschwind entwischest du uns nicht, kleine Hexe. Da nimm das Glas und grenz es erst dem Herrlein, in welchem du einen hochgeborenen und wohlerzogenen Prinzen, deinen künftigen Landesherrn, verehren sollst. Er ist im Zuge damit, zu lernen, wie man dumme Streiche macht, und du tätest ein gutes Werk, ihm dabei ein bisschen an die Hand zu gehen. Zunächst aber hole dein Nähzeug und verbinde ihm die klaffende Wunde an seinen Schenkel. Wenn es in guter Absicht geschieht, braucht eine getreue Untertanin, sich nicht zu scheuen, ihrem Souverän etwas am Zeuge zu flicken.« Das Mädchen, das schon das eine Glas ergriffen und sich dem Prinzen genähert hatte, erschrak nicht wenig, da es hörte, welch hohen Gast es vor sich hatte. Da aber jedes hübsche Kind im Stillen sich seiner Macht und Ebenbürtigkeit dem hochgeborensten Mannsbild gegenüber bewusst ist, fasste sie sich rasch, nippte mit ihrem Schelmenmündchen an dem Glase und reichte es dann zierlich, knicksend, dem Königssohn, der, weit verlegener als sie, das Glas in Empfang nahm und, die Lippen an die Stelle setzend, wo sie getrunken hatte, das goldene Feuer auf einen Zug hinunterstürzte. »Holderio«, sagte er, während das Ännchen flink wie ein Vogel wieder ins Haus huschte, »die oder keine muss meine Königin werden.« »Hierüber wird wohl noch ein mehreres zu reden sein«, versetzte der andere sehr gleichmütig. »Einstweilen genügt es, wenn du dich am Feuer dieser schwarzen Augen ein wenig versenkst. Das ist alles, was ich fürs Erste von meinem gelehrigen Schüler verlange. Der Tausend, sieh nur, wie der Grasaff sich herausgeputzt hat, seitdem er erfahren, dass dir das blaueste Blut in den Adern rinnt.« Es war aber kein großer Aufwand, den das Ännchen in der Eile mit seinem Anzug gemacht hatte. Bloß, dass es sein Haar, das vom schönsten braun war, ein wenig sorgsamer gestrählt und eine frische Krause um das schlanke Hälschen geknüpft hatte. Nun kam sie mit einem lieblichen Anglühen des ganzen Gesichts auf den Prinzen zu, Nadel und Faden in der einen Hand und eine große Schere in der anderen. Mit einer verlegenen Gebärde lud sie ihn ein, sich auf die Bank zu setzen und ihr das verwundete Beinkleid zuzuwenden. Dann kniete sie an seiner Seite nieder und begann flink und geschickt mit einem langen Seidenfaden den klaffenden Schlitz zusammenzuheften. Während ihrer Arbeit sprach keines ein Wort. Der Königssohn sah unverwandt auf ihren zierlichen Kopf herab, den die krausen, goldbraunen Löckchen umflogen, und auf die kleinen, von Sonne und Arbeit gebräunten Finger, die längs der weißen Seide nur so zu tanzen schienen. »Es hält nun wohl«, sagte das Ännchen, da es sich mit einem kleinen Seufzer von den Knien erhob. »Aber bitte, Herr Prinz, lasst niemand wissen, dass ich die Stiche gemacht habe. Ich schämte mich zu Tode, denn meine Hände sind zu grob für so feine Arbeit. Auch habe ich mir nicht getraut, da ich es Eurer Majestät am Leibe machen musste, so langsam daran zu sticheln, wie es nötig gewesen wäre. Du hast das so herrlich zustande gebracht. Der Hofschneider könnte es nicht besser«, sagte der Prinz in großer Verwirrung. Dann aber fiel ihm ein, dass er sich dem lieben Kinde für diesen Liebesdienst in keiner Weise erkenntlich zeigen, ja nicht einmal den Wein bezahlen konnte, da er kein Taschengeld bekam. »Leihe mir dein Beutel«, raunte ihr Holdrio zu, der aber zuckte mit den Achseln. »Ich bin ein Vagabund«, sagte er, »und trage nie Geld in der Tasche. Für diesmal aber sei unbesorgt. Auch das Schuldenmachen gehört zu den dummen Streichen, die ein junger Mensch verüben muss. Und ich denke, du bist nicht zum letzten Mal in der Waldschenke gewesen. Geld, Entchen, dein zukünftiger Landesherr hat so viel Kredit bei dir, dass er dir heute die Zeche schuldig bleiben kann.« Statt aller Antwort haschte das schöne Kind nach der Hand des Prinzen einen ehrfurchtsvollen Kuss darauf zu drücken. Der Jüngling aber entzog ihr die Hand, umfasste ihr schlankes Gestellchen, und da sie sich erschrocken ihm entwand, konnte er mit seinen sehnsüchtigen Lippen nur eben die Härchen an ihrer Stirne streifen. Dann flog sie zitternd und in rote Glut getaucht ins Haus zurück. »Für heute wollen wir die Lektion beschließen«, sagte Holdriot, indem sie den Rückweg antraten. »Aller Anfang ist schwer. Ich bin aber mit deinem Eifer und deinem guten Fortschritt zufrieden und denke, wenn du dich ferne befleißigst, einen Musterschüler an dir zu haben. Ich bringe dich nun nach dem Schloss zurück. Natürlich wirst du deiner Frau Mutter nicht auf die Nase binden, wie gut du diese Stunden angewandt hast. Frauen haben Vorurteile, und deine beiden Gouverneure sind nichts Besseres als alte Weiber.« So plauderte er munter an seinen Zögling hin, der mit gesenktem Kopf wieder wie ein Träumender neben ihm herschritt, während immer die funkelnden schwarzen Augen und krausen Härchen von der Waldschenke vor seiner Seele tanzten. Er wachte erst auf, als er von vielen Stimmen seinen Namen rufen hörte und Fackelschein durch die Stämme des Waldes glimmen sah. Es waren die Boten, die die Königin ausgesandt hatte, nach dem verlorenen Sohn zu spähen. Dieser besann sich jetzt erst, wie er der erzürnten Mutter gegenübertreten sollte. Doch da er sich nach seinem Lehrmeister umsah, dessen Rat zu erbitten, bemerkte er zu seinem Erstaunen, dass Holdriot spurlos verschwunden war. Er hatte aber nicht lange Zeit, sich hierüber Gedanken zu machen, denn der ganze Schwarm, seine Erzieher und viele Würdenträger des Hofes umringten ihn und bestürmten ihn mit Glückwünschen wie einen Geretteten und mit Fragen, wohin er sich denn verloren habe. Hierüber gab er erst seiner Mutter Bescheid, indem er die erste Lüge seines Lebens hervorstotterte, nämlich er habe sich, da er das Gartentor offen gefunden, in den Wald gewagt und dort müde gelaufen, bis er endlich in Schlaf gesunken sei und allerlei schöne Träume gehabt habe. Die Königinmutter schickte ihn sogleich zu Bett, damit er nicht etwa die feuchte Waldesluft mit einem Fieber zu büßen hätte. Vor dem Fieber freilich, das ihn noch lange nach Mitternacht wach hielt, konnte sie ihn nicht bewahren. Das verließ ihn auch nicht, als er am hellen Tage wieder nach seinem Lektionsplan Stunde um Stunde hinschleichen ließ, so unaufmerksam, wie seine Lehrer sich's nicht ersinnen konnten, da er nur den einen Gedanken hatte, wie er den Unterricht seines Freundes Holdriot ferner genießen möchte. Als aber die Nacht gekommen war, litt es ihn nicht in seinem Zimmer. Er stieg sacht über den Lakaien hinweg, der vor seiner Türe schnarchte, nickte den beiden schlafenden Pädagogen im zweiten Vorzimmer ein gute Nacht zu und schlich sich auf den Zehen nach der Schatzkammer, zu der er sich am Tage zuvor den Schlüssel mit List zu verschaffen gewusst hatte. Als er drin war, öffnete er hastig die Schränke und Truhen, so dass der Mond auf die Pracht der goldenen Geschmeide und blitzenden Steine sein Licht werfen konnte. Er achtete aber nicht auf die Kronjuwelen, das hohe Diadem, den Zepter und Reichsapfel, noch auf alle Prunkgeräte und kostbaren Kleinodien. Nur eine Schnur großer bläulicher Perlen mit einem goldenen Schlösschen, darin ein schöner Rubin funkelte, wählte er aus all dem Reichtum und ließ sie in seine Tasche gleiten. Dann schlüpfte er aus dem Gemach ins Freie, verschloss es hinter sich und stieg in den mondbeglänzten Garten hinab. Dass er diesmal das Gitter nicht offen finden würde, wusste er wohl, das schreckte ihn aber nicht. Er hatte sich in ein dunkles, eng anschließendes Gewand gekleidet, das ihm nicht hinderlich war, als er am Pfirsichspalier der Gartenmauer hinaufklomm. Wie er aber die Höhe erreicht hatte und nun hinuntersprang, erschrak er im ersten Augenblick wie ein ertappter Dieb und frohlockte im nächsten, da er an einen Baum gelehnt seinen Lehrmeister Holdriot stehen und lustig das Hütchen schwenkend ihn begrüßen sah. »Bravo, so gefällst du mir«, rief der Meister seinem Schüler entgegen. »Wer es in unserer Kunst zu etwas bringen will, muss auch die Nachtarbeit nicht scheuen, da gerade die allerschönsten dummen Streiche von jeher beim Mondschein verübt worden sind. Ich weiß, es hat dir keine Ruhe gelassen, deine Schulden zu bezahlen. Mit deiner Erlaubnis aber will ich dich ein wenig begleiten, da du sonst im dicken Walde von Irrlichtern genarrt werden könntest.« Er fasste ihn wieder unter den Arm, und sie wanderten in leisen Gesprächen dahin, wie wenn sie den schlafenden Wald nicht aufwecken wollten. Als sie endlich zu der Waldschenke kamen, sahen sie das Haus wie verzaubert im Mondschein liegen. Im Gärtchen auf der einen Seite dufteten alle Blumen und die Vögel in ihren Nestern zirpten verschlafen aus dem Traum. Auf der anderen Seite, wo ein Grasanger mit etlichen Fruchtbäumen bestanden, sich bis zum Walde hinzog, sahen sie ein lichtgelbes Pferd friedlich weiden, neben ihm ein junges Fohlen, das bei den nahenden Schritten scharf die Ohren spitzte und den ängstlichen Sprüngen an dem niederen Staket, das die Wiese umgrenzte, dahinflog, während seine Mutter nur wie fragend den Kopf hob und ihn dann wieder in das duftende Futter zwischen ihren Hufen eintauchte. »Nun müssen wir die Hexe heraustrommeln«, sagte Holdrio. Er schien mit der Örtlichkeit wohl bekannt, denn er klopfte gleich an das richtige Fenster, dessen Laden sich ein wenig öffnete, um das schlanke weiße Näschen der jungen Wirtstochter in den Spalt erscheinen zu lassen. Der wohlerzogene Königssohn harrte indes mit Herzklopfen, welchen Erfolg die eifrige Zwiesprache haben würde, die sein Freund und Meister mit dem Mädchen pflog. Er hatte aber nicht lang, sich zu gedulden, denn nach 5 Minuten wurde der Laden vollends aufgestoßen und das Ännchen, nur mit einem roten Rock und weißen Kamisol bekleidet, übrigens barfuß und mit lose zusammengestecktem Haar, schwang sich über den Sims in die Nacht hinaus. »Um Gottes Willen, ihr Herrn«, sagte sie, »weckt nur den Vater nicht. Er schlüge mich tot, wenn er merkte, ich hätte noch so spät in der Nacht Besuch. Auch bin ich nur herausgeflitzt, euch zu bitten, dass ihr gleich wieder fortgeht. Ich könnt euch nicht einmal zu einem Trunk Wein verhelfen.« »Schau nur deinen Prinzen an«, lachte Holdrio. »Der ist ohnehin schon mehr als Gutes berauscht. Und nun höre, was er dir zu sagen hat. Ich unterhalte mich indes mit der braven Liese, die auch unter den Bäumen dort wohler ist als in ihrem dumpfen Stall.« »Ännchen«, sagte jetzt der Prinz, »ich bin dir noch das Geld für den Wein von gestern und den Lohn für deine Schneiderei schuldig geblieben. Ich habe aber kein Geld, und so musst du dies Geschmeide von mir annehmen. Da ich doch bald den ganzen Kronschatz meinen nennen werde, darf ich diese kleine Perlenschnur wohl heute schon verschenken.« Er zog sie aus der Tasche und wollte sie ihr um den Hals legen, aber sie wehrte ihn mit beiden Händen beharrlich ab, und als er Miene machte, sie mit Gewalt gegen die Mauer zu drängen und ihr so das Geschmeide aufzunötigen, entwand sie sich kräftig seiner Umschlingung und flüchtete über das niedere Staket in die Baumwiese, wo Holdrio bei der Stute stand und ihr liebkosend über Hals und Nüstern strich. »Willst du einmal reiten, Kind?« raunte er. Sie nickte und sah sich dabei fragend nach dem Prinzen um, der ihr mit schwermütiger Miene nachkam. Holdrio aber lief in den Stall, holte eine wollene Decke und einen leichten Zaum, und nachdem er beides dem frommen Tier auf- und angelegt hatte, hob er das flinke Mädchen hinauf und führte die Liese am Zügel sacht in der Baumwiese herum, während der wohlerzogene Königssohn missmutig hinterdrein schlich und das Füllen, den dicken Kopf am Fell der Mutter reibend, immer an ihrer Seite blieb. Dann blieb Holdrio stehen und sagte, »Wie wär's, Prinz Florio, wenn du dich hinter das Ännchen hinaufschwängest? Es ist Platz für 2 auf der weichen Decke, und es könnte dann eine lustige Reiterei geben.« Das ließ sich der Verdrossene, dessen Gesicht sich auf einmal aufhellte, nicht zweimal sagen. Im Nu saß er auf dem breiten Rücken des Pferdes, so daß das Ännchen, das sich fest an die Mähne geklammert hatte, einen leisen Schrei ausstieß. »Hupla«, schnalzte Holdrio mit der Zunge und gab der Stute einen kräftigen Schlag auf den Schenkel. Mit einem raschen Sprung setzte das Pferd über das niedere Staket, das Junge kletterte etwas unbeholfen der Mutter nach, und so trabten die Paare, sobald sie im Freien waren, munter die Straße entlang, die am Waldzaum hinführte. Hinter ihnen dreien klang Holdrios lustiges Lachen. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, August 24.